Eure klügsten Köpfe, mehr noch euer schlauester Zeitgenosse würde in unseren Sternensystemen sicher einen mittleren Bildungsabschluss hinbekommen. Flaches ist rund, das ist für euch recht neu, aber hier bereits ein alter Hut. Multiversen? Kein Thema. Unsere Wissenschaft weiß, dass die Mehrzahl von Universum, Universum ist. Begriffsverschiebungen werden seit langem vermieden. Es kommt sogar noch schlimmer. Selbst wenn die Gefahr besteht, dass dieses Buch nun wie ein heißes Eisen fallen gelassen wird, sei hier erwähnt, dass obiges Wort bereits eine unechte Hilfskrücke, eine Themaverfehlung im sprachlichen wie physikalischen Sinn darstellt. Dies ist erforscht und kann an geeigneter Stelle nachgelesen werden. Bei uns ist im innersten Artikel der Physik ein Hyperlink rüber zum Unaussprechlichen, zum Negierenden vorhanden. So ziehen wir betroffen den Vorhang zu und keine Fragen offen. Die Physik beschreibt 49, Planck 9%. Die Mathematik, das ist das mit den Zahlen, berechnet wertungsfrei nach dem Satz des Pythagoras immerhin eine negative Seitenlänge als gültige Lösung. Die Theorie, die das alles vereint und 100% beschreibt, ist de facto unfassbar. Sie ist die neueste Disziplin der Philosophie, aber kein Thema. Es ist vollbracht, nach 1000 Seiten Gestammel schließt das philosophische Buch mit dem Zentralwort. Der leere Begriff Universum lockt schon lange keinen mehr hinter dem Ofen hervor. Progressivere sprechen längst von der Halbwelt. Noch mutigere ziehen Zentralwortsystem oder nur das Zentralwort. Dem noch vor, auch wenn es mehr als alles andere geächtet und gefürchtet wird. Selbst der Tod ist im Vergleich lächerlich. Die Aussage, das Gegenteil einer großen Theorie ist wieder eine solche, die ist eben verkehrt. Vielen Physikern scheint das Fundament zu fehlen. Deshalb verschwendet man bei euch immer noch einen Großteil der besten Ressourcen, um aufgeblähte Pseudorandom-Theorien aufzustellen. Hier geht man bereits länger andere Wege. Anstelle noch einer aufgerollten Dimension erklärt man die Umgebung handfest, mit dem, was man vorfindet. Vier Dimensionen reichen aus, die Halbwelt zu beschreiben. Es gibt kein einziges Ereignis, das insgesamt passiert. Kein Prozess erzeugt oder zerstört Materie, E ist gleich weg. Das leere All, der tote Kosmos, das eigenschaftslose Universum. Der Oberbegriff ist das Zentralwort. Das Zentralwort ist gleich, wie verhält es sich im Grenzbereich der Intelligenz? Es ist einfach, ein Subraummodell aufzustellen und schnell noch eine Dimension zu krümmen, theoretisch. Praktisch hat man noch nie einen Nutzen daraus ziehen können. Es gibt sie, die Theoretiker, aber sie werden mitleidig belächelt. Nein, bei den Ausnahmetalenten ist leider eine andere Tendenz festzustellen, hin zum Selbstmord und zum Zentralwort im Nomen. Dieses beherrscht unsere Gedanken 24/7 omnipräsent. Hinter den stärksten Adjektiven, im Kern jedes einzelnen Satzes steckt das unscheinbare Wort. Es hat sich breit gemacht in den Köpfen ebenso wie in der Sprache. Die Unverständlichkeit steigt, wenn man es ausspart, gleichzeitig unterstreicht man damit die außergewöhnliche Bedeutung. Auch wenn man einen verlogenen Standpunkt vertritt und sich auf verlorenen Posten befindet, gilt mehr denn je, dass es ungern gehört wird. Die Akademiker formulieren so gut es geht drumherum, Schweigen ist tot. Privat gauzen sie es ständig. Wie alle Totgeweihten. Dies ist traurig, aber ebenso wahr und kaum der Erwähnung wert, weil es auf den Verlauf dieser Geschichte und allen anderen keinen Einfluss hat. Wenn man so will, ist die Basis unerheblich. Die kurze Nennung hier ist nur der Vollständigkeit halber. In Wissenschaftskreisen ist es eine klare Welt, genauer gesagt, es sind brauchbare Welten bei uns, die doch so viel anders als eure sind. Wir befinden uns ganz in der Nähe, so wie ihr eher am äußeren Rand, und dennoch hat noch nie eine Sonde die Erde auch nur annähernd erreicht. Wozu auch? Man stellt solche Missionen ganz weit hinten an. Eure Sonne ist eine von zigtausend katalogisierten Sonnensystemen. Sie trägt jedoch nur eine kryptische Bezeichnung, wie so viele andere auch, ein Eigenname fehlt. Wir kennen Sternsysteme mit Planeten, eures ist eines davon, uninteressant für uns, wenn wir doch ganz in der Nähe unsere Schwester haben. Hier im ersten Kapitel kurz eine Anmerkung zum Wuseln und Windeln. Es ist eine mathematische Gewissheit, wir sehen uns selbst von hinten an. In diesem endlichen Spiegelsystem ist das meiste der Hoheksmaterie dunkel, das heißt Leben ist rar. Aber es kommt vor. Inselweise, außen am Rand eher als im Zentrum der Galaxie, es geht einfach gemächlicher zu, was eine Grundvoraussetzung ist. Die Parameter der Evolution, die entstandenen, ähneln sich. Uns vom Ra ist schon immer das hellste extrasolare Gestirn in die aufgefallenen. Dieser kleine Ra, wie wir sagen, leuchtet heller als jeder Nachbarplanet und sogar als unser eigener Mond, doch dazu später mehr. Es gibt noch mehr Inspiration neben Trivi, der Hominidenhauptwelt, ist unser Mond Trümo übersät von Pflanzen und den seltsamsten Kreaturen. Besonders zu erwähnen sind zum Beispiel die wilden Roper, die als Nomaden umherziehend bis heute autark ihrem Leben nachgehen. Selbst wenn wir Menschen den grünen Mond beanspruchen, so gibt es immer noch Unerforschtes, Selbstverwaltetes und Wildes. Aber auch die Umkehr ist möglich, einige Roper des Trümo sind bei uns als billige Arbeitskräfte gern gesehen. Ihre ungezähmten Verwandten, die Roper, lässt man gewähren. Die meiste Zeit verstecken sie sich in den Waldsümpfen. Des Weiteren gibt es weitaus Spannenderes in unserem Zwei-Sterne-System. In die Hauptnachrichten hat es noch kein Roboterüberfall auf Trümo gebracht. Weiter außen liegt der Wasserplanet Ergs, der trotz der relativ großen Entfernung zum Ra von flüssigem Wasser bedeckt ist. Es ist ein recht junger Planet, der einen Teil seiner Temperatur aus sich selbst, seinem Inneren, bezieht. Auf ihm leben die Emits, schildkrötenartige äußerst robuste Zweibeiner mit einer Lebenserwartung von bis zu 200 Jahren. Sie sind die Herrscher dieser Welt. Bedingt durch die absolute lokale Dominanz ist ihre Evolution weit vorangeschritten. Neben einer komplexen Sprache hat die Besiedlung der einzigen Landmasse, des Superkontinenten Vahira, bereits vor Tausenden von Jahren begonnen. Es ist eine unwirtliche, von Seen und Vulkanen durchzogene blank polierte Landschaft aus Granit, hart wie die Reptilien, die sie erobert haben. Die 90%igen Wasseroberflächen des Ergs sorgen auch auf Vahira für reichlich Abregen. Algenartige Pflanzen ursprünglich aus dem Meer waren die einzigen nativen Landbewohner. Die Emits sind jedoch ausgezeichnete Jäger, Züchter und Kultivierer. Vor fast 400 Jahren, als wir noch keinen Kausalzusammenhang zweier entfernter Raumzeitpunkte in vernünftiger Echtlokalzeit herstellen konnten, landeten wir Menschen zum ersten Mal auf dem Ergs. Bedingt durch ihre Bauart vom Wasser kommen, tassen sie es zu fliegen, besonders im interplanetarischen Raum. Aber sie lernen schnell. Schon ein paar Jahre später fand der erste Besuch eines Emits auf Trive statt. Sie sind hochqualifizierte Spezialisten der Nahrungsmittelgewinnung und Veredelung. Durch ihre landwirtschaftliche Expertise haben diese robusten Wirbler einen erheblichen Beitrag geleistet, uns zum Indi zu tragen. Die ersten konventionellen Raumdepshot-Missionen konnten nur durch ein autark funktionierendes Nahrungsmittelbiosystem funktionieren. Von den Emit entwickelt und am Laufen gehalten. Auch wenn wir Menschen das Ra-System dominieren, so nehmen mittlerweile die von ihnen kontrollierten Plantagen eine Schlüsselstellung in der Versorgung unseres Heimatplaneten ein. Ja, wir sind geistig zu mehr fähig, deshalb hat man das triviale Thema Ackerbau und Viehzucht auf sie abgeschoben. Das Bissel sollen die machen, ist unser Credo. Seither bewältigen sie diese Aufgabe mit Leichtigkeit, Erfindungsreichtum und Bravour. Neben dem Welle-Teilchen-Dualismus gibt es einen solchen ebenfalls bis zu einem gewissen Grad zwischen Evolution und Maschine, beziehungsweise zwischen Medizin und Technik. Auf dieses weite Feld wird aus gesellschaftlichen und soziologischen Gründen später detailliert eingegangen, zunächst bringt es uns zum Vex, dem innersten Planeten des Ra-Systems.